Jahren, das ganz nur in Deutschland leben. All diesen Schweine feiern hier ein schönes Leben. Mit Kuchen, und Kaffee, der Bass und Wünsch und Limousin. Mein Kurse mit den Nachtlos, am Bass und Wünsch der Zuschauer. Ein Kurs nach der Spielrunde oder noch ne Brettspielstunde. Und eines Mordmannschein, ich spreche vor der Sinnscham. Der Volkskarant, der Therapie. Ist der Psychologe mit Abschlüssen Fantasie. Und Trafiker nur wie den Neis. Und beamt ihn durch die Arschreiche. Wird es Zeit, dass sein ein Ende macht. Dieser Zoll und sie zu Wissenschaft. Lass mich nur einmal als das Leiter. Von der Sinnsucht aus ein Weg ein neuer Weg. Durch diesen Scheißverein einmal Anstaltsleiter. Von der Sinnsucht aus ein meiner Therapie. Werd ich sie alle heilen. Einmal Anstaltsleiter. Von der Sinnsucht aus ein all die Kinderschänder. Die hör ich jetzt schon schreien. Einmal Anstaltsleiter. Von der Sinnsucht aus ein all die Kinderschänder. Die hör ich jetzt schon schreien. Jetzt schon schreien!